Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Freitagnacht und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Und wir haben in der Freitagnacht ja immer eine freie Themenshow. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über welches Thema, der möge bitte anrufen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Ralf und der Ralf ist 42. Guten Morgen. Und der Ralf ist 42. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. Wir hören uns ein bisschen zeitversetzt. Ja, du musst nicht Fernsehen gucken, sondern... Dann mach ich jetzt mal aus, das Ding. Genau. So ist es schlau. So. Ja, Domian, mein Lieber. Mein Thema ist Schutzengel. Schutzengel? Ja, genau. Schutzengel. Erzähl. Ich habe 1998 war ich in der Lage, ich musste vom Wuppertal jeden Tag nach Köln fahren, weil meine große Liebe in Köln wohnte. Mhm. Eines Tages war es halt dann so, dass ich sonntags morgens im verschneiten Köln los bin und Richtung Wuppertal wird es halt 450 Meter steigen, wird es immer schlimmer. Mhm. Die rechte Spur auf der Autobahn war so ziemlich frei, aber schneebedeckt und die linke Seite waren so 20, 30 Zentimeter Schnee und ich fuhr hinter einem Schwerlastkran. Kennst du diese großen Kolonia-Kräne? Ja, klar. Mhm. Genau, und dann irgendwann nach 20 Kilometern wirst du wahnsinnig. Mit 40 Stundenkilometern habe ich mir gesagt, so bei Hahnhilden hoch da, Alter, so jetzt gibst du Gas. Ich rüber in den Schnee, das scheppert und scheppert. Ich bin fast dran vorbei, der Wagen bricht aus. Links in die Leitplanke, rechts unter den Kolonia-Kran. Ach, der ganze Wagen da drunter, damals gab es noch keine Rammschutzgeschichten. Also das sind riesen Oschis, ne? Ja, diese Kranwagen. Das sind die ganz großen. Ja. Das sind die ganz großen, genau. Ja, der Geist ist gegenwärtig, der hält ja nur, der braucht ja einfach nur sein einmal vom Gaspedal gehen, da steht der schon. Was für ein Auto hattest du denn? Ein Golf 1, einen kleinen alten Golf. Verstehe. Ja, so, das ist die Klapperkiste. So, das Ding war da drunter gerutscht. Platt wie eine Flunder, ja. Ich hatte das Glück, dass die Rückenlehne gebrochen ist dabei und ich quasi auch flach da drin lag. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass die 6 Scheiben wie eine Explosion rausgeschossen sind und dann ist schwarz vor Augen geworden. Ja. Und dann? Ja, im Krankenhaus aufgewacht. Ja. Und der LKW-Fahrer war auch da. Ja. Der hatte einen Schock und ich Blauflecken. Und du nur? Überall Splitter und Blauflecken. Mehr nicht. Mehr nicht? Nein, nein. Ja, da hast du wirklich einen Schutzengel gehabt. Ja. Wie kam das, dass der LKW-Fahrer dann bei dir im Krankenhaus war, saß am Bett oder wie? Der saß da mittlerweile am Bett, ja. Ach. Der ist Schockpatient gewesen, obwohl der wunderbar reagiert hat. Der hat einfach nur diese Ausleger ausgefahren, hat den Kran hochgebockt, mit dem Haken das Wrack da rausgezogen, dann kam die Feuerwehr und dann war das schon. Ach so, der hat sich selbst hochgebockt. Ja, klar. Ja, das ist natürlich genial gewesen. Der hat 1A funktioniert, der ist super, der Mann. Ja. Autototalschaden. Ja. Du nur blaue Flecken und ein paar Glassplitter. Ja. Das heißt, wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? 2 Wochen. Doch, immerhin. Ja. Immerhin. Aber war nicht schlimm. Nö. Also in Anbetracht dessen, was hätte passieren können. Ja, richtig. Ja. Ja, da feiert man nochmal Geburtstag, ne? Ja, 2004 bin ich dann mit meinem Freund nach Schweden. Wir sind jedes Jahr nach Schweden Husky-Tour machen. Eine Woche lang mit den Hunden raus. Ach, es kommt noch eine Geschichte. Ja, da kommen noch mehr. Da sind wir dann nach Schweden in eine ganz süße Hütte. Ja. Haben dann jeder 6 Hunde vors Gespann bekommen. Im Winter? Im Winter, ja klar, bei minus 35 Grad. Das sind schneeverschneite Landschaften, das ist ein Bilderbuch, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das musst du machen. Musst du mir nicht erzählen, weil ich schon sehr oft dort oben war im Winter. Ja, super, da weißt du ja, wie es ist. Ich weiß es, ja. Das ist einfach nur geil. Ohne Handy, ohne Navi, ohne alles, das ist einfach, das gibt einem mehr wie 3 Wochen Spanien. Ja. Ja, da sind wir dann zu spät in die Hütte gekommen, weil es auch ein Amokflug war. Wir sind viel zu spät, die ist nicht vorgeheizt gewesen. Dann ist die Hütte natürlich auch sehr kalt und dann habe ich Holz geschlagen und dann die Hütte gefeuert. Sag zu meinem Freund, dreh das Rohr hinten, das Sauerstoffrohr, ganz auf. Eine 18 kW-Therme in Köln, die braucht auch 56 Kubikmeter Luftverbund. Mhm. Da du mal arbeiten musst. Ja, sag ich, mach einfach. Mhm. Dann hat er das Ganze aufgedreht, dann haben wir noch 2 Holzscheite nachgelegt. Mhm. Und die Betten sind in 2 Meter Höhe, damit die Grundfläche unten nicht belastet wird. Ja, ja. Und dann ist uns beiden, unabhängig voneinander, was wir nicht wussten, immer wieder sind wir aufgewacht, so ganz so wie bekifft, wie völlig bekifft und wieder eingepennt. Mhm. Mehrmals hintereinander. Ich weiß nicht, ob es jetzt in 6 Stunden war oder in 10 Minuten. Keine Ahnung. Das heißt, da sind irgendwelche Gase aufgestiegen. Genau, genau. Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid, ja, genau. Ist schwer und füllt sich nach oben zum Raum hin. Ja. Und Rainer ist dann irgendwann runter und sagt, ich muss pinkeln. Und die Klos sind natürlich draußen, Plumpsklo. Mhm. Und er hat die Tür nicht aufgekriegt, weil man musste die so anheben, so schwere Holztür anheben und dann verriegeln. Mhm. Dann hat er nicht aufgekriegt. Und ich höre nur, wie er sagt, shit, ich kriege die Tür nicht auf. Und er fällt hin, wird ohnmächtig, fällt hin, schlägt mit dem Kopf irgendwo auf und reißt den ganzen Tisch mit runter. Mhm. In dem Moment wusste ich genau, was passiert ist. Also ich bin Sicherheitstechniker und wusste in dem Moment exakt, was passiert ist. Ich bin dann hochgeschreckt, habe oben nochmal Luft geholt, bin runter, habe die Tür eingetreten, habe ihn rausgezogen und an die Wand draußen gelehnt und habe auf die Brustkorb geschlagen. Immer rechts und links gerochen und haben angebrüllt, atme, atme. Ja. Und das Erste, was er dann gesagt hat, wie er die Augen aufmacht, boah, siehst du scheiße aus. Er sagt, du musst dich was sehen. Wir waren also grau im Gesicht. Das heißt grau? Wenn der Freund nicht hätte pinkeln müssen, hätte es sein können, dass ihr dort oben verstorben wärt. Ja, ja. Das wäre eigentlich so. Vergiftet geworden. Ich bin nachher ins Internet gegangen und habe mir das angeguckt und da steht dann ganz drin, 5 Minuten nach Erlangen der Bewusstlosigkeit folgt unweigerlich der Tod. Meine Mann, zum zweiten Mal war der Schutzengel da. Ja, da waren wir ja noch nicht zu Hause. Ja. Und dann? Der Rückflug sollte eigentlich über Stockholm gehen, ist aber umgeleitet worden wo sind wir hingeflogen? Von Stockholm nach... Ja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Mhm. Da haben wir super schön eingekauft am Flughafen, hier andere 3 Stunden später ging der Flieger. Und dann sagte mein Freund noch, was bin ich froh, wenn ich zu Hause bin. Sag ich, wir sind noch nicht zu Hause. Mhm. Und dann sagt er, wenn du mal was, halt die Klappe jetzt, wenn du mal sowas sagst, dann passiert was. Mhm. Ja, und Tatsache, ich hatte mich schon gewundert auf dem Landeanflug nach Düsseldorf, dass wir nicht langsamer wurden und die Triebwerke nicht runtergefahren worden sind. Mhm. Und immer wieder nur auf einer Landeklappe irgendein Druck drauf war. Und dann hat er es aber gelassen. Und dann gingen wir in Düsseldorf in die Flugkehren rein. Die waren aber so stark, diese Flugkehren, wie auf der Achterbahn. Was ist Flugkehre? Kennt man so eigentlich. Bitte? Was ist eine Flugkehre? Wenn ein Flieger anfängt zu kreisen. Aha. Dann musst du ja in eine Kurve, das ist eine Kehre. Ach so, okay. Mhm. So, und das merkt man ja, ja. Indem man in den Sitz gedrückt wird. Aber wir sind so in die Sitze gedrückt worden, das konnte was nicht stimmen. Mhm. Und dann sagt er dann auf skandinavisch-englischem Gequälsche irgendwas mit Klappen und so. Ich weiß nicht, der hat die Landeklappe kaputt, eine. Mhm. Ja, ich habe mal ein Problem. So, das heißt, ihr wart wieder in einer extremen Situation. Ja. Wie ist die Situation ausgegangen? Ja, ganz einfach. Wir sind auf die längste Bahn, die sie hatten in Düsseldorf, gelenkt worden. Mhm. Also ganz am Anfang der Bahn aufgesetzt mit 600 Stundenkilometer, was normalerweise bei 250. Das ist Wahnsinn, ja. Mehrmals aufgetischt, ist dann gelandet, hat die Räder alle auf den Boden gekriegt, ist dann über die Landebahn raus, durch den Cargo-Bereich geschossen, bis hinten ans Ende. Und da ist er dann irgendwann zum Stehen gekommen. So, zum dritten Mal. Ja. Zum dritten Mal. War es das? Nein. Nee, noch was. Das letzte kommt noch, ja. Ja, erzähl. Das war im November 2008, bin ich zu Hause gewesen, habe eine Reportage über N24 geguckt, über die Brücke vom Öresund. Mhm. In der ersten Pause gehe ich mir die Hände waschen, gepinkeln und die Hände waschen. Und beim Händewaschen, kennst du es bestimmt schon mal, hat jeder schon mal gehabt, der zu schnell vom Sofa aufgestanden ist, dass der Blutdruck so ein bisschen absackt. Mhm. Dann hat man ja so 3 Sekunden, wo man sich denkt, oh. Ja. Und ich stand vorm Waschbecken, wasche mir die Hände und habe dieses Gefühl, aber 10 Sekunden, 12 Sekunden lang. Ja. Und kipp um und mir wird schwarz vor Augen und kipp um. Also ich weiß nicht mehr, wie ich gefallen bin. Was war? 20 Minuten später wache ich auf, liege halb im Flur, Bad und halb im Flur, gucke an die Decke und dann mach mal so einen Selbstcheck. Mhm. Dann denke ich, was passiert? Mhm. Scheiße, Kopfschmerzen, zertrümmernde Kopfschmerzen. Mhm. Ich denke, fuck, ist irgendwas im Hirn passiert. Mhm. Und auf einmal merke ich, ich bin vom Becken aus an nach unten querschnittsgelähmt, komplett. Ach du je. Ja, das ist das schlimmste Gefühl, was sich ein Mensch... Warst du alleine in der Wohnung? Bitte? Warst du alleine? Ja. Hast du dich bemerkbar dann gemacht bei anderen? Ja, ich war jetzt in der Lage, ich bin Sportschütze und ich war in der Lage zu überlegen, was machst du jetzt? Machst du jetzt hier einen Cut? Oder, das war ernsthafte Überlegung, machst du jetzt hier einen Cut? Ja. Oder robbst du jetzt mit den Armen ins Wohnzimmer und reißt das Telefon runter? Was hast du gemacht? Du hast das Telefon runtergerissen? Ich habe das Telefon runtergerissen, weil die Schweinerei in der Bude, wenn ich sowas machen würde, dann... Wenn ein Freund dich findet, der weiß ja nicht mal warum. Okay, verkürzen wir es mal. Du bist dann irgendwann ins Krankenhaus gekommen. Genau, Man hat mich ins Krankenhaus eingeliefert, die wussten erst nicht, was es ist, wie Dr. Haus um einen rum. Dann kam eine Ärztin und sagte dann, was machen Sie da? Ja, ich will dem jetzt blutverdünntes Mittel spritzen. Nee, das ist nicht unsere Baustelle, ab nach Meerheim. Mach's mal nicht so kompliziert jetzt, Alf. Was war los? Was war genau los? Ein Hirnaneurysma, geplatzter Ader im Hirn. Ah. Also, das ist ja schon verrückt. Das hast du mir in all den Jahren einige Situationen geschildert, ja, die so haarscharf am Tod vorbeigingen. Was macht das mit dir, dass du so immer wieder am Tod vorbeischraubst? Ja, mit dem Hirnaneurysma, das war halt, das war jetzt so richtig auf die Fresse. Und da habe ich auch später erst erfahren, also bis zur Operation weißt du ja gar nicht, was das ist. Geht's dir denn heute wieder richtig gut? Ich bin zu 100% kognitiv, physisch und psychisch komplett genesen. Das heißt, dir geht's richtig gut wieder? Ja. Ja. Frage war, was macht es mit dir, wenn du so oft am Tod vorbeischrabenst? Ich setze Prioritäten neu. Das heißt? Das heißt, ich nehme nicht mich mehr so wichtig, ich nehme andere Sachen nicht mehr so wichtig, wo ich vorher Prioritäten hatte beim Arbeiten zum Beispiel. Ja. Was nimmst du wichtig? Was ich wichtig nehme? Mhm. Wichtig ist meine Freundschaft, Freundschaften allgemein, Freundschaften wollen gepflegt werden. Ich nehme meine Freizeit wichtig. Mhm. Ich nehme mal ein Buch wichtig. Mhm. Ich nehme die Zeit wichtig. Mhm. Die man zur Verfügung hat. Alles das, wenn ich mir jetzt hätte vorstellen können. Ich hätte jetzt mehrfach in meinem Leben hätte ich im Rollstuhl sitzen können oder müssen eigentlich. Oder du wärst tot gewesen. Oder tot gewesen. Ja, ja. Da finde ich das andere noch schlimmer. Also, ist da ein hochaktiver Schutzengel in Aktion um dich herum? Da ist ein hochaktiver. Vielleicht sogar eine ganze Schar von Schutzengeln, die sich mit dir beschäftigen. Ja, ja, mir ist ja schon ein Geisterverein gegengekommen auf der A1 nach Remscheid und solche Geschichten. Ja, wollen wir mal hoffen, dass die mittlerweile nicht mehr tätig sein müssen, damit du gar nicht mehr in solche Situationen kommst. Nein, also ich bin jetzt nach dem ganzen Gedöns, ich bin also immer noch hochglücklich. Ja. Und ich habe keinerlei Gebrechen dadurch. Ja. Okay, ich hatte jetzt durch die lange Liegerei hatte ich jetzt noch einen Bandscheibenvorfall, einen ganz schweren, der operiert werden sollte. Habe ich aber geweigert. Ich habe es mit Chiropraktik hinbekommen. Ja. Also ich gratuliere dir, dass das alles so gut geklappt hat, Ralf. Ja. Und wünsche allzeit, dass du nicht mehr in eine solche Situation kommst. Ja. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Okay, tschüss Domian. Tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit mit Gabriele. Gabriele ist 47. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's denn bei dir, Gabriele? Oh, bei mir geht's um geliebte oder verbotene Liebe. Man kann beides nehmen. Geliebte oder verbotene Liebe? Ja, ich bin seine Geliebte und verbotene Liebe, weil er verheiratet ist. Ah, ich verstehe. Du bist das fünfte Rad im Wagen. Was ich noch sagen wollte, ich finde die Sendung wunderschön. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Also ich schaue sie sehr oft und bin total begeistert von dir. Das freut mich. Ich danke dir vielmals. So, jetzt zu dir. Okay. Du hast einen Geliebten. Wie lange hast du den Geliebten schon? Ja, ich habe ihn schon 1,5 Jahre. Ja? Und? Seit August 2008. Ja. Und er ist in einer festen Beziehung? Er ist verheiratet? Richtig, ja. Der ist verheiratet. Und gewusst habe ich es auch, weil den habe ich im Internet kennengelernt. Mhm. Hat er Kinder auch? Ja, er hat 2 Kinder, 14 und 7. Ist er so in deinem Alter ungefähr? Ja, ist er. Ist er. Er ist in meinem Alter. Genau, du bist 47, ja. Richtig. Und ich bin, bei mir ist noch, ich habe eine Behinderung. Ich bin Kontergan. Ah, ich habe keine Arme und kurze Beine. Keine Arme, kurze Beine. Genau. Mhm. Meine Beine gehen bis zum Knie, kann man sich bei euch vorstellen. Ja, verstehe. Also wenn ihr auf dem Knie lauft, so kann ich auch laufen. Als ihr euch im Internet kennengelernt habt, hast du da gleich mit offenen Karten gespielt? So und so, ich habe eine Behinderung? Ja, hab ich. Er hat auch mich zuerst angesprochen. Weil er war in Trennung. Ja. Er hat schon in Trennung gelebt, war unglücklich und hat aber nach einem behinderten Menschen gesucht. Er hat schon sehr lange so eine Neigung oder Veranlagung, das nennt sich Amelo, wie Amelos, ja, dass er Frauen mit fehlenden Gliedern mag. Moment, er hat einen Fetisch, eine Veranlagung, genau, dass er das sexuell attraktiv findet, wenn Frauen amputiert sind oder fehlende Glieder haben. Genau. Richtig. Ist seine Frau, seine feste Partnerin auch in dieser Richtung irgendwie? Nein, eben nicht. Die Frau, die ist nicht behindert und die sind schon seine erste oder seine zweite große Liebe gewesen. Oder ja. Er hat vor seiner Ehe eine Frau gehabt und jetzt hat er, also, die Frau hat er schon sehr, sehr lange und die Frau weiß auch was von den Neigungen. Ach, die weiß was von der Neigung, aber die weiß nichts von dir. Genau, sie weiß nichts von mir. Also, wenn man es jetzt mal profan sagt, deine Kontergan-Behinderung macht ihn geil. Ja, würde ich sagen. Wie ist denn das für dich? Wie empfindest du das? Für mich ist es ja, er mag mich ja so, wie ich bin. Er hat mir das schon gesagt. Er mag mich nicht nur als behinderte Frau. Er hat es mir klar gemacht, er mag mich schon als behindert, weil er die Neigung ja hat. Aber das ist nicht alleine, sondern weil wir auch so gut zusammenpassen, weil er nie gedacht hätte, dass wir uns mal, also als Bruder, wir sind richtig, wenn wir zusammen sind, wie soll ich sagen? Nicht wie Bruder und Schwester. Ja, nee, eben nicht. Wir sind ein Liebespaar, aber ja. Wir passen so gut zueinander einfach. Wir passen einfach zusammen. Da sind beide Ebenen. Er findet deinen Körper attraktiv und sexuell erregend. Genau. Aber dennoch kommt er auch sehr gut mit deinen Charaktereigenschaften klar und versteht sich einfach auch gut. Richtig. Die Chemie stimmt zwischen euch beiden. Genau. Wenn er zusammen ist mit mir, dann ist es auch, er hat ja noch nie mit Behinderten zu tun gehabt und er verhält sich auch mir gegenüber ganz natürlich, ganz normal und auch mit dem Rollstuhl. Ich habe ja leider einen E-Stuhl und auch einen Schiebestuhl. Mhm. Wenn wir weggehen, er nimmt das alles so gelassen. Oder auch wenn er mir helfen muss in der Pflege und so. Ja. Das ist bei uns so, als wenn wir uns schon ewig kennen. Und du bist, du hast es gerade gesagt, ich frage es dennoch nochmal, du bist die erste behinderte Frau, mit der er ein Verhältnis hat. Genau. Und hat er dir erzählt, wie lange er diesen, ich nenne es mal Fetisch oder wie man das auch nennen mag, diese Neigung hat auf ihn? Sie hatte schon sehr lange und da hat er auch schon sich gequält gehabt oder gequält nicht, aber seine Frau wusste ja am Anfang gar nicht. Mhm. Und dann hatten sie Streit miteinander und war er eben in diese, wo er mich kennengelernt hat, war er schon einmal drin und da hat die Frau ihn erwischt. Einmal. Und dann hat er das wieder aufgehört und hat alles gelöscht und dann ging es eine Zeit lang wieder ganz gut. Mhm. Aber er hat mir von Anfang an gesagt, weil er eben so diese fetische Veranlagung hat, dieser Frau konnte auf jeden Fall nie richtig, er hat zwar Sex mit ihr, aber sie ist lang nicht so erfüllt und lang nicht so schön wie mit mir. Ist das für dich, so klingt es für mich, ist es für dich völlig okay, dass er so einen Fetisch hat? Ja, ich finde es sogar sehr schön. Du findest es sehr schön, weil es dir entgegenkommt und letztendlich dann gut zueinander passt, ihr beiden. Genau, weil ich habe ja vorher einen Mann gehabt, ich war ja 18 Jahre verheiratet, habe zwei Kinder. Ach so. 22 und 23 und bin seit 2003 geschieden. Mhm. Und die anderen Männer, oder Anführungsstrich, die ich alle schon so hatte, die haben mich eigentlich eher mehr nicht den Körper gesehen, sondern die haben einfach nur, keine Ahnung, aber eher... Mit ihm klappt das einfach so toll. Ich bin immer weg von ihm. Kann man sagen, dass du bei ihm zum ersten Mal das Gefühl hast, wirklich begehrt zu werden? Richtig, genau. Mhm. Richtig. Mhm. Und dadurch komme ich auch von ihm überhaupt nicht weg. Wir haben schon ein paar Mal versucht, Schluss zu machen, weil ich das nicht mal ausgehalten habe, weil er immer zu Hause gesagt, er immer zu mir Hoffnung gemacht hat und immer gesagt hat, er versucht es und kann es aber nicht wegen der Kinder und so. Also Gabriel, ich finde das ganz interessant. Ich glaube, dass im ersten Moment viele Leute stutzen, wenn die hören, dass da steht, ist ein Kerl, der steht auf amputierte Frauen oder auf Frauen, die keine Gliedmaßen haben. Ja. Ich glaube, dass viele erstmal kritisch gucken und vielleicht verachtend auch schauen. Jetzt von deiner Warte aus gesehen, wie du es jetzt schilderst, ist das ja was ganz anderes. Es ist ja sogar toll, dass es dann auch solche Veranlagungen gibt bei Männern. Richtig. In deinem Fall. Also ich habe zwar schon andere auch gehabt. Es gibt mehrere, die Amelo-Fan sind und die das haben. Ich habe auch ein paar getroffen. Jetzt sind wir währenddessen, ich jetzt geschieden bin und habe ich auch im Internet schon neue wieder kennengelernt und habe auch mit ein, zwei hatte ich auch mal ein Verhältnis gehabt. Und das war aber lange nicht so schön wie mit ihm jetzt. Können die das eigentlich erklären, warum sie da so diese Leidenschaft entwickelt haben in sich? Nee, glaube ich, ja, weiß nicht. Er hat erklärt das ja, wie gestern in der Sendung, der eine, der... jetzt, Gabriele, wo doch der? Irgendwas brummt hier. Jetzt. Ja, weiß ich nicht. Also bei mir ist alles in Ordnung. Ja, jetzt geht's wieder, ja. Ach so. Nee, wie gestern der eine, der doch gesagt hat, dass er von einem Mann als Frau wird. Ja, genau. Ja, klar. Genau. Und so ist es bei ihm auch in der Ehe. Der hat aber von klein auf an, hat er schon von jung auf, verheiratet hat und so. Kann man auch eigentlich gar nicht erklären. Die Frage ist eigentlich immer sehr schwierig zu beantworten. Ja, die ist schwierig. So, jetzt aber zu eurem Verhältnis. Also du bist verliebt in diesen Mann. Dieser Mann ist auch verliebt in dich. So hast du mir das jetzt geschildert. Oh ja. Aber ihr kommt nicht wirklich zueinander. Genau, wir kommen nicht zueinander. Warum nicht? Warum trennt er sich nicht von seiner Frau? Weil er, weiß ich nicht. Er hat zu mir gesagt, wenn es nur die Frau wäre, wäre er schon lange weg. Aber er hat ja die zwei Kinder. Mhm. Und die zwei Kinder will er halt nicht, enttäuschen oder will halt, er will auch nicht, er ist auch ein klein bisschen so ein Schwächling, weil er nicht so offen, dass der Frau sagen kann oder der Familie sagen kann, dass er jetzt während der Trennung eine Frau kennengelernt hat. Er traut sich da nicht. Er will nicht derjenige sein, Warte mal, während der Trennung? Welcher Trennung? Ja, er war ja getrennt, wo er mich kennenlernte. Ach so. Er hat getrennt gelebt. Habe ich nicht gerade richtig verstanden. Mhm. Genau, er hat getrennt gelebt schon von seiner Frau. Und da hat er mich ja kennengelernt im Internet. Sonst wäre das ja nie passiert gewesen. Ja, und jetzt, wie ist sein Verhältnis zur Zeit zu seiner Frau? Dann angeblich schlecht. Wohnt er denn mit der Frau noch zusammen? Ja, natürlich. Die wohnt zusammen, aber in getrennten Betten. Angeblich. So wie er das erzählt. Aber wenn er schon mal in Trennung gelebt hat, hat er ja schon mal einen gravierenden Schritt gemacht von der Frau weg. Genau. Und die Frau hat ihn aber dann so zur Hölle oder keine Ahnung, wie das passiert ist, dass er sich umbringt und hat so Sachen gesagt, dass er dann wegen der Kinder allein schon gesagt hat, er geht zurück. Dass er der Frau nochmal eine Chance geben will. Das ist natürlich eine schlechte Grundlage. Ja, genau. Und da haben wir uns aber schon kennengelernt gehabt. Mhm. Da hätte ich eigentlich schon sagen müssen, nee, also wenn du jetzt zur Frau zurückgehst, dann ist aus bei uns. Mhm. Aber das konnten wir nicht, weil wir uns beide eigentlich sehr, sehr geliebt haben und weil wir einfach gemerkt haben, dass wir sehr gut zusammenpassen. Ja. Hast du den Eindruck, dass er sich von seiner Frau hat erpressen lassen? Ja, glaube ich schon. Mhm. So wie du es gerade geschildert hast, ja. Mhm. Also ich glaube ja. Mhm. Und deren Verhältnis ist definitiv schlecht miteinander. Genau. Er hat sich jetzt da nur irgendwie, ja, er hat sich verbogen, indem er da bleibt und macht das nur letztendlich, er spielt Theater für die Kinder. Richtig. Ja. Genau. Und das ist für mich, also das ist ganz schlimm. Finde ich eine Lüge. Auch meine Kinder, ja, natürlich. Ja, und diese Lüge ist für die Kinder nicht gut letztendlich. Ja. Und sie ist für keinen gut von den Beteiligten. Nein, das weiß er auch. Ja, jetzt sagst du aber gerade auch, dass er eher ein schwächerer Typ ist. Genau, das habe ich gesagt. Er hat eine Schwäche und er will halt nicht, dass es dann nachher heißt, er hat die Familie verlassen wegen einer Frau. Mhm. Ich habe das Gefühl, er will auch, dass die Frau den ersten Schritt macht. Ist doch albern. Ist doch völlig albern. Ja, natürlich ist es albern. Das habe ich auch gesagt, das ist albern. So, jetzt ist die Frage, nun kann man sich darüber aufregen. Nun ist die Frage, wie lange, Gabriele, du das mitmachen willst. Das weiß ich nicht. Ich habe schon, meine Kinder haben mir schon viel helfen müssen, weil ich schon so drunter gelitten habe. Und ich eigentlich sonst sehr fröhlicher Mensch bin. Weißt du, ich finde das auch so schlimm, wenn du sagst, dass du ihn wirklich liebst. Und du den Eindruck hast, dass er dich auch wirklich liebt. Ja. Und dann ist es auch eine Verletzung, wenn diese Person, die in ihrer Ehe, also das hast du es ja gerade geschildert, die Ehe ist ja kaputt, dass er dann nicht den Schritt auf dich zumacht. Das finde ich schon verletzend. Das ist auch verletzend, ja. Und da muss man irgendwie verdammt nochmal auch irgendwann eine Entscheidung erbeten von dem oder erwarten. Er hat gesagt, er ist ja schon dabei, er versucht ja schon alles, aber er will, dass die Frau Schluss macht und nicht er. Aber das ist doch völliger Quatsch. Natürlich ist es ein Quatsch, natürlich. Das habe ich ihm ja auch gesagt. Und habe ja auch schon mal mit Druck gemacht und habe auch mit ihm schon ein paar Mal geredet. Ich habe gesagt, wenn er nicht damit klarkommt, soll er sich doch mal einen Psychologen oder einfach mal einen Menschen, mit dem er reden kann. Aber das will er auch nicht. Und er will selber damit klarkommen und will selber auch mit der Frau. Ja, und hält dich und hält dich hin. Ja, genau, er hält mich hin, würde ich sagen, ja. Ja. Also, in diesen Konstellationen sage ich ja immer, Gabriele, würde ich dir jetzt auch sagen, dass du dir ein Limit da setzen musst, eine Grenze. Das habe ich schon einmal. Eine zeitliche Grenze, dass du sagst, pass mal auf, so weit und jetzt ist Schluss. Das kann nicht die nächsten Jahre noch so weitergehen. Ja. Wenn die Frau sich nicht von ihm trennt, die Kinder sind alle auch noch nicht so alt, dann geht das ja wirklich noch jahrelang so. Ja, und das ist für dich, und das ist für dich nicht zumutbar. Also finde ich schon, dass du da ein Ultimatum stellen kannst, finde ich, so hart das auch ist. Ja, das stimmt. Aber ich kann das eben nicht. Ich habe es ja schon versucht und meine Kinder haben das schon gesehen, wie ich sehr darunter leide. Und Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Sogar meine Tochter hat schon mit ihm gesprochen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als dass du irgendwann sagst, pass mal auf, jetzt die nächsten 2 Monate muss das über die Bühne gehen oder wir sind geschiedene Leute. Ja, das schaffe ich nicht. Das ist das Problem, weil ich habe hier, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil er hat ja eine Arbeit und hat eine Familie, was ich halt auch schlimm finde, dass ich sage halt immer, weil ich alleine bin und er geht ja immer wieder zur Frau und zur Familie zurück. Mhm. Und jedes Mal, weil ich dann sage, dir geht's ja viel besser wie mir. Ja. Und Aber Gabriel, so kommen wir nicht weiter. Also ja. Das ist die einzige Lösung, die es gibt. Die andere Alternative ist, dass der dich zum Narren hält und das noch jahrelang so läuft. Es gibt keinen Mittelweg. Genau. Das ist wieder so ein Punkt im Leben, das hat man ja manchmal, da gibt es keinen Mittelweg. Da gibt es nur die eine Richtung oder die andere Richtung. Und du musst es irgendwann für dich entscheiden. Wenn der Leidensdruck für dich zu groß ist, dann zieh die Notbremse. Das kann ich dir nur sagen, Gabriele, für dein eigenes Wohlgefühl letztendlich, wenn das auch bitter ist. Ja, weiß ich. Ja, so, jetzt wünsche ich dir alles Gute, okay, dass das auch klappt, ja, von Herzen. Ich wünsche es dir wirklich. Okay. Alles Liebe, Gabriele. Ich bedanke mich. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, die Leitung war ein bisschen schlecht, ne? Es knackte immer zu. So, naja. Melanie, 26, guten Morgen. Hallo? Hallo. Melanie. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um das ungeklärte Verhältnis zwischen mir und meinem Ex-Freund. Ja. Man muss dazu sagen, es ist Schluss seit Juni. Ja, wie lange warst du? Ich habe im Juli ein Baby von ihm verloren. Ja. Im November war sowas wie ein Knackpunkt. Er wollte in eine neue Wohnung ziehen. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du, er hat lauter komische Gründe genannt. Von wegen, er denkt, er hat es bei meiner Familie einfach versaut. Nein, jetzt kommen wir durcheinander. Im Juni getrennt und ja, im November eine eigene Wohnung, eine neue Wohnung. Wir wohnen jetzt noch zusammen. Ach so, ihr wohnt jetzt noch zusammen. Ja, ja. Aber ihr seid getrennt. Ja, im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Wie lange wart ihr denn zusammen? Wir wären im letzten Juli 2 Jahre zusammen gewesen. Okay. Und, aber ihr wohnt noch zusammen. Ja, warum wohnt ihr denn noch zusammen? Ja, weil wir immer gucken wollten, ob es weitergeht. Also wir. So kann man sich natürlich auf Dauer auch quälen. Aber erzähl erst mal. Ja. Erzähl erst mal. Auf jeden Fall sagte er schon, nein, er hat das Gefühl, er muss ausziehen, er muss merken, ob er mich vermisst, hin und her, tralala. Dann sagte ich zu ihm, weißt du, entweder du gehst nach mir oder du schaust nach der Familie. So, dann hat er die Wohnung wieder hergegeben und wir haben gesagt, wie lange machen wir das? Er sagt dann, naja, ich sag zu ihm, flieg im Februar in den Urlaub, deine 3 Wochen und danach sehen wir weiter. Mhm. So, jetzt ist er gestern geflogen. Mhm. Und die ganzen Tage davor, es gab schon ein bisschen Streit immer, weil ich gesagt habe, ey, weißt du, ich mache das jetzt seit 8 Monaten mit und habe langsam echt keinen Bock mehr. Mhm. Sag ich, du lässt mich in der Schwebe, du sagst dann, du liebst mich und willst mich ja auch nicht verlieren und hin und her. Wie lebt ihr denn überhaupt? Ihr seid offiziell für euch nicht zusammen, aber ihr wohnt zusammen. Wir wohnen zusammen. Wie lebt ihr denn? Schlaft ihr in einem Bett? Ja, habt ihr Sex noch? Ja. Wo ist dann der Unterschied zwischen Zusammensein und Nicht-Zusammensein? Ja, er sagt, ja. Also de facto seid ihr doch zusammen. Ja, er sieht es nicht so. Er sagt, nein, es ist Schluss. Ja, was ist das denn für ein Quatsch? Ich weiß es nicht. Ich habe es zu ihm auch gesagt. Für jeden sieht es aus, als ob wir eben zusammen wären. Seine Mutter hat nämlich auch gesagt, das ist total schwierig, bei euch durchzuschauen. Er sagt auch zu seiner Mutter, es ist Schluss und man schaut einfach, wie es weitergeht. Im Juni Schluss gemacht, offiziell. Ja. Wer hat denn da Schluss gemacht? Er hat gesagt, er liebt mich nicht mehr. Also ach so. Das ist mit dieser Tussi eben passiert, Entschuldigung. Und ich habe ihn dann an dem Moment, das hast du mir nicht erzählt. Was mit Tussi? Welcher Tussi? Ja, er hatte was mit einer Arbeitskollegin. Also er hatte Spaß, sie nicht. Also sie hatten keinen Sex. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich schwanger bin. Du redest ein Rätsel. Er hatte Spaß, sie nicht. Sie hatten keinen Sex. Was hatten sie denn? Also, ja, sie hat es ihm mit der Hand besorgt. Ach so, okay. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, okay, ja, für mich wäre es wirklich schlimmer, wenn sie wirklich Sex gehabt hätten. Naja. Und beides nicht so schön für dich, aber naja. Nee, auf jeden Fall habe ich es ihm dann an dem Tag gesagt, als ich erfahren habe, was gelaufen ist, dass ich schwanger bin und er auch erstmal total vor den Kopf gestoßen, weil es unser Wunschkind eigentlich war. Mhm. Das habe ich dann im Juli eben verloren und ja. Und man sagt dann halt immer, man guckt, wie es weitergeht. Hat er denn so in den letzten Monaten das noch mehrfach wiederholt, dass er dich nicht mehr liebt? Nein, eigentlich nicht. Also nach diesem Gespräch im Oktober, November hatten wir dann im Dezember eine total gute Phase. Wir haben uns gar nicht gestritten und dann kam auch auf ein Ich liebe dich ein Ich dich auch. Hm. 2 Wochen später sagte er, es ist noch zu früh und jetzt seit 2 Wochen kommt wieder dieses Ich liebe dich. Und ich sag zu ihm, lüg mich bitte nicht an, ich möchte, dass du es diesmal ehrlich meinst. Sagt er, ja, ich mein's ehrlich. Und dann sage ich, warum sind wir dann nicht zusammen? Und er sagt, ich möchte diesen Urlaub haben. Also er wird sich auch kaum melden jetzt, wenn er im Urlaub ist. Mhm. Er möchte diesen Kopf frei bekommen und praktisch merken, vermisse ich die Frau oder vermisse ich sie nicht? Was ist das denn für ein Weichei? Ich weiß es nicht. Was ist denn das für ein Waschlappen? Mensch, was tut er dir auch an mit diesem Rumgeeier? Ich habe ihm auch gesagt, sag ich, das ist für mich nicht einfach. Ich sagte zu ihm, du bist jetzt dann 3 Wochen weg, ich sitze jetzt hier alleine und mache mir einen tierischen Kopf, was sein könnte. Ja, ja, ja. Und wenn ich das schon höre, ich muss in Urlaub fahren, um herauszukriegen, ob ich Sehnsucht nach der Frau habe. Mann! Er sagt, naja, du bist immer da. Sagt er, wenn ich möchte, dann sehe ich dich. Also klar, wir wohnen ja zusammen. Mhm. Wenn ich möchte, rufe ich dich an und... Provoziert dich das nicht, wenn so ein Verhalten... Würde mich wütend machen, wenn mir so jemand käme. Doch, schon manchmal regt es mich echt auf, aber dann merke ich wieder... Du bist halt auch noch verliebt in den. Und du möchtest mit ihm zusammen sein. Genau. Und daher lässt du das alles über dich ergehen. So ungefähr. Vielleicht lässt du auch zu viel über dich ergehen. Wenn du ein bisschen resoluter auftreten würdest, würde der vielleicht auch anders sich verhalten. Das kann auch sein. Vielleicht machst du es dem zu leicht. Also, ja klar, wenn er jetzt sich wirklich wie ein Arsch verhalten würde, auf Deutsch gesagt, und hin und her, dann wäre das wahrscheinlich einfacher für mich zu sagen, ey, weißt du was, komm, pack deine Sachen, ich habe genug von dir. Aber wir haben Weihnachten zusammen verbracht bei den Familien, wir haben Silvester zusammen verbracht, ich bin auf jedem Geburtstag der Familie mit dabei. Ja, Ine, ich sag, du machst es ihm zu einfach. Ja. Wenn du klarere Linien auf ihm setzen würdest, Grenzen setzen würdest, hätte der auch eine klarere Haltung. Der hat ja keine Haltung. Ja, weißt, ich habe so einen Eindruck von dem, wie du mir den schilderst, dass der so ein bisschen wie so ein Blatt im Wind hin und her und mal ausprobieren, vielleicht auch nicht. War eigentlich nie so. Er wusste immer, was er will. Und es war halt eben dieses Gespräch vom November, da sagte er dann, als er die Kündigung der Wohnung abgeben wollte, sagte er, ja, wir können ja Freunde bleiben. Sag ich, Kollege, setz dich mal hin. Also so nicht. Sag ich, wenn wir auseinander sind, habe ich meine Wohnung und du hast deine Wohnung. Sag ich, ich möchte dann nichts mehr von dir hören. Sag ich, dich gibt es dann in meinem Leben nicht mehr. Sag ich, du weißt, dass es für mich hart wäre, aber ich würde es machen, weil nur so für zwischendurch mal, dass du mal darfst, ja, da bin ich mir zu schade dafür. So, jetzt ist er in Urlaub gefahren. Genau. Für 3 Wochen. Wo ist er hin? Nach Thailand. Nach Thailand. Genau. Meinst du, dass er Thailand? Oh. Da schmunzelt man ja schon. Meinst du, dass er? Aber er hat dort gelebt für ein halbes Jahr. Er hat den Tsunami dort überstanden. Ja. Und er findet dieses Land einfach klasse. Also okay. Sein Freund, mit dem er geflogen ist, der geht da jedes Jahr hin. Okay. Also wollen wir keine Vorurteile da schüren. Nein, habe ich nicht. Jetzt musst du dir natürlich, ich würde mir an deiner Stelle jetzt, Melanie, eine klare Position überlegen für die Zeit, wenn er zurückkommt. Das haben wir schon gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, du schaffst es in 8 Monaten nicht zu überlegen und jetzt willst du es in 3 Wochen schaffen. Und dann sagt er, ja, klar. Und dann sage ich, du kriegst aber auch keinen Tag mehr. Du kommst wieder. Hast du die Härte, das auch durchzuziehen? Dann schon, weil ich glaube, diese 3 Wochen werden auch in mir was verändern. Glaube ich auch. Die Distanz zu jemandem kann schon viel verändern. Nehmen wir an, der kommt zurück und das geht wieder so. Nee. Hü und hört rein in die Kartoffel, raus in Kartoffeln. Nee. Da habe ich dann echt keine Lust mehr. Also da Finde ich auch. Also wenn du das schaffst, dann klar zu sagen, nee Junge, jetzt ist Schluss. Mhm. Also entweder bleibst du jetzt hier und wir sind zusammen, Punkt aus, oder wir suchen uns eigene Wohnungen. Mhm. Dann wird es gut. Ja. Wenn er jetzt aber zu dir sagt, nein, ich will mit dir nicht mehr zusammen sein, gut, dann musst du es akzeptieren. Das heißt, du bist eigentlich jetzt in der Position, wo du dann das annehmen musst, was er sich entscheidet. Das ist klar, das habe ich zu ihm gesagt. Sag ich, im Endeffekt entscheidest du jetzt in 3 Wochen, wie mein Leben weitergeht. Sagt er, ich weiß ja nicht mal, wie meins weitergeht. Mir kommen gleich vor Mitleid die Tränen. Mir auch. Ich habe dann eben am Bahnhof gestern, ich habe sie zum Bahnhof gebracht, alle beide, und habe natürlich geheult, weil ich gesagt habe, ich habe Angst vor dem, was kommt. Klar. Ich war noch nie 3 Wochen in meinem Leben alleine. Also ich. Das ist aber endlich dann auch gut, dass du es jetzt mal bist und das auch lernst zu sein. Ja. Finde ich gut, ja, das muss man können. Okay. Und er sagte, hör auf zu weinen. Ich möchte dich nicht traurig sehen, du brauchst dir keine Gedanken machen, mach dir keinen Kopf, dafür gibt's keinen Grund. Ach ja, das sind Aussprüche. Und natürlich gibt's genug Grund, sich einen Kopf zu machen. Wie machst du dir einen Kopf? Das ist doch völlig logisch. Ja, ja. Ich, Ich sagte ja zu ihm, sag ich, du liebst mich doch. Sagt er, ja. Sag ich, naja, denkst du denn, dass Thailand was ändern wird? Sagt er, nee, denkt er auch nicht. Da kann ich natürlich den Satz auch drauf beziehen. Mach dir keine Sorgen, es gibt keinen Grund dafür. Aber es ist doch alles widersprüchlich. Gerade hast du mir erzählt, er hat gesagt, er muss jetzt mal wegfahren, um zu spüren, ob er Sehnsucht nach dir hat. Und das ist ja das, was mich so ein bisschen... Vorhin hat er eine E-Mail geschrieben, er wollte eigentlich erst später anrufen, wenn er angekommen ist. Jetzt hat er schon mal eine E-Mail aus Dubai geschrieben. Also sie waren jetzt 23 Stunden in Dubai und hat mir eine E-Mail geschrieben. Da denke ich mir auch, okay... Ja. Er schreibt ja schon mal. Aber also, es liegt an dir, Melanie, dieses Spielchen dann bald zu beenden. Ja. Da kann man gar nicht viel sagen. Du, für dein Herz ist klar, du möchtest mit dem zusammen sein. Auf jeden Fall. So, und dann musst du für dich jetzt die Entscheidung treffen, dass wenn der zurückkommt, dieses Theater aufhören muss. Mhm. Und wenn das Theater nicht aufhört, dann trennt euch zumindest mal auf Zeit. Das kann ja auch schon mal was bringen. Und geht aus der Wohnung raus. Dieses gemeinsame Wohnen ist nicht gut in einer solchen Lage. Aber auf jeden Fall nicht nochmal die nächsten Monate dieses Hü und Hott Theater. Nee, das hatte ich ja gesagt. Also wenn die 3 Wochen vorbei sind, dann... Genau. Sagst du, wo es lang geht. Das weiß er aber, dass er dann keinen großen Spielraum mehr hat. Vielleicht noch das Wochenende, wo er wiederkommt, dass er dann gut, sagt... Gut, das ist eine Ansage. sind wir uns einig. So musst du es machen. So, und du trainierst jetzt mal schön allein sein. Das ist gar nicht so schlimm. Da wird man nur stark von. Okay. Melanie, alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ralf, noch ein Ralf heute, 43, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ralf. Ja, was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Sohn. Was ist da los? Mein Sohn ist seit vorgestern in U-Haft. Wie alt ist der Sohn? 17. Warum ist er in U-Haft? Der hat eine angeblich, ich weiß es auch noch nicht genau, aber angeblich soll er einen Lebensmittelladen eingebrochen haben. Warum? Was hat er da geholt? Er wollte, also mit Kumpels war der unterwegs. Ich war, wie immer, bin ich von der Arbeit gekommen. Bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend. Ja. Meine Frau, die ist vor 3 Jahren beim Autounfall ums Leben gekommen. Ja. Ist dein Sohn dein einziges Kind? Mein einziges Kind, ja. So, du bist nach Hause gekommen und dann? Und dann war mein Sohn immer noch bei meinen Eltern, so wie das also auch üblich ist. Mhm. Und dann kriegte ich dann irgendwann einen Anruf abends, dass von der Polizei, dass er festgenommen worden wäre, weil er mit eingebrochen hätte. Nachts? Ja, so 8, 9 Uhr. Da war der Laden schon zu. Denn um 10 Uhr soll er ja zu Hause sein. Bitte? Um 10 Uhr sollte er ja eigentlich zu Hause sein. Es war so 8, 9 Uhr. Also der Laden war schon geschlossen, das war kein Der Laden war schon geschlossen. Und was soll er angeblich da gestohlen haben? Sollen angeblich Alkohol rausgeholt haben. Ach, Alkohol. Hat er Probleme mit Alkohol? Nein, eigentlich nicht. Er hat noch nie getrunken und ich selber trinke auch nicht. Auch von der Familie auch ja nicht vorbelastet. Hat er denn so überhaupt in den letzten, ich sag mal, im letzten 1-2 Jahren, hat er Probleme gemacht? Ja, er ist ruhiger geworden, seitdem meine Frau tot ist oder seine Mutter. Was ist er, ruhiger? Ruhiger geworden, ja. Er hat nicht mehr so viel gesprochen, war nicht mehr so lebenslustig. Hm. Aber er scheint ja einen Freundeskreis zu haben, einen Kumpelkreis. Ja, den hat er, da gab es auch bis jetzt noch nie Probleme irgendwie. Kennst du die Jungs, mit denen er sich so rumtreibt? Ja, von früher, wenn ich abends nach Hause komme, dann habe ich die natürlich ab und zu mal gesehen. Die kennen sich aus der Schule, die kennen sich schon länger. Was ist denn der Eindruck so von den Jungs? Die Jungs, die waren bisher eigentlich immer in Ordnung. Mhm. Und da war auch nie irgendwie, dass man mal gesagt hat, dass die irgendwie was Kriminelles machen oder eine kriminelle Energie haben oder so. Ist dein Sohn noch Schüler? Der ist noch Schüler, der macht jetzt mittlere Reife. Ja. Hast du mit den anderen Eltern der betroffenen Jungs auch schon Kontakt aufgenommen? Mit einem Elternpaar habe ich Kontakt aufgenommen, ja. Was sagen die? Die sind natürlich genauso schockiert wie ich auch. Und wir waren jetzt natürlich da vorgestern und haben einen Anwalt habe ich eingeschaltet. Mhm. Da war ich bei dem Gespräch natürlich dabei gewesen. Ja, wie äußert sich denn dein Sohn? Das ja war eben ein Spaß, wir hatten eben wussten nicht, was wir machen sollten. Also richtig hat er sich eigentlich gar nicht artikuliert und die Polizei, die hält ihn jetzt so lange fest, bis wir da genaueres wissen und auch wissen, ob Fluchtgefahr besteht. Ja. Was ich ja eigentlich nicht so sehe. Mhm. Was sagt denn der Anwalt? Der Anwalt sagt, dass es, wenn jetzt wirklich keine Fluchtgefahr bestände oder so, dass man ihn dann zumindest bis zur Verhandlung wieder rausholen könnte. Also dass er wieder bei mir ist. Er und die anderen Jungs sind bisher überhaupt nicht auffällig gewesen im kriminellen Sinne. Nein. Haben ein ganz normales Leben geführt, wie Jungs das in dem Alter so machen. Wie das so machen, ja. Und abends rausgehen oder. Genau. Und in der Schule ist er so einigermaßen, läuft das auch so einigermaßen? Ja, okay? So mittelmäßig. Ja. Nicht der Top-Schüler, aber auch nicht ganz unten. Nun wird dir natürlich, das ist klar, der Tod der Mutter sehr, sehr, sehr, sehr umgehauen haben. Ja gut, das hat uns beide umgehauen. Das hat dich natürlich selbstverständlich, klar, aber du bist ein erwachsener Mann, dann kann man es vielleicht noch eher vielleicht noch verarbeiten, in den Griff kriegen, als so ein ganz junger Kerl. Kann es denn sein, dass es wirklich nur ein Jux war? Ich weiß es nicht. Ich traue ihm sowas eigentlich nicht zu, weil er eigentlich sonst immer hilfsbereit ist und auch. Hat er denn in dem Gespräch, als ihr da gesessen habt, gesagt, dass ihm das leid tut? Nee, eigentlich hat er gar nichts. Erstmal selber baff. Die wollen auch erstmal gucken, inwieweit er da involviert war. Wie viele Jungs waren das denn? Noch drei andere zu viert waren. Und du hast mit einem Elternteil erst, also von einem Jungen mit den Eltern gesprochen? Von einem Jungen, ja. Die anderen sind Eltern, die sind selbst Problemfamilien. Ach so, das kann, ja, verstehe. Da habe ich auch nicht so den Kontakt zu, weil mit dem anderen bin ich im Schülerrat mit drin und mit denen habe ich häufiger Kontakt. Hattest du denn den Eindruck, dass dein Sohn, während du dann dabei gesessen hast, dass er sich geschämt hat vor dir? Dass das passiert ist? Ja, er war ziemlich stockend und ich habe auch gefragt, was soll das? Wir haben auch sonst überhaupt gar keine Probleme, wenn du doch offen bist oder so. Oder wenn du ein Problem hast, dann kannst du mich immer ansprechen. Mhm. Und das weiß er auch. Mhm. Egal was ist denn. Seitdem meine Frau tot ist und seine Mutter, dann halten wir noch viel enger eigentlich zusammen. Mhm. Das war vor 2 Jahren, sagst du? Nee, vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Mhm. Da war er 14, naja, ist schon sehr schwierige Zeit, wenn dann die Mutter stirbt. Und ich fühle mich jetzt eigentlich mit meinem Job und ich fühle mich jetzt einfach ein bisschen überfordert. Was machst du denn beruflich? Ich bin Geschäftsführer von einer kleinen Firma. Ah ja, das heißt, du hast viel Verantwortung zu tragen, viel Stress und Zeit bist du beansprucht von der Arbeit. Naja, ich komme meistens um 18, 19 Uhr nach Hause. Machst du dir so ein bisschen Vorwürfe, dass du ihn vielleicht vernachlässigt hast? Ja. Auch, ja, weil ich also jetzt auch die letzte Zeit ziemlich wenig Zeit hatte. Aber da sind noch Oma und Opa, hast du gerade gesagt. Die sind noch da, ich auch meistens immer oder sollte zumindest immer dahin gehen. Und die kümmern sich um ihn gut? Und die sind bisher, meine Mutter, die hat bis jetzt immer gut gekocht für ihn. Ja. Und mein Vater, der ist auch noch relativ fit. Und das Verhältnis zwischen Enkel und Großeltern ist auch gut? Das geht ja bis jetzt immer gerne hingegangen, ja. Also weißt du, Ralf, ich kann es natürlich nicht aus der Ferne so beurteilen, aber wie du mir das jetzt gerade geschildert hast, ist dein Sohn vielleicht da in so eine dumme Sache mit reingeschlittert, vielleicht ein bisschen angestachelt worden von anderen Jungs, wenn er bisher sich ordentlich verhalten hat, mache ich mir jetzt im ersten Moment nicht so ganz große Sorgen. Allerdings finde ich schon, dass man was unternehmen muss. Das ist natürlich jetzt ausgesprochen blöd, dass das gelaufen ist und das ist für seine Biografie kein schöner Punkt, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt und so weiter. Aber ich glaube, dass der Junge sich ja auch ein bisschen psychologische Hilfe braucht. Wenn du sagst, er ist so ruhig geworden, der war 14 Jahre, als die Mutter gestorben ist. Du kannst dich nicht so viel um ihn kümmern. Deine Eltern meinen sicherlich gut mit ihm, aber vielleicht erreichen sie ihn auch nicht so sehr. Vielleicht braucht der Junge einfach nur einen guten, soliden psychologischen Ansprechpartner, um mal wieder so richtig auf die Schiene zu kommen. Ja, ich kenne aber so Psychologen, habe ich so überhaupt gar keinen Draht zu. Ja, verstehe ich. Da können wir dich gleich ein bisschen beraten. Also wir hoffen mal, ich gehe mal davon aus, dass der aus der U-Haft rauskommt. Gehe ich mal von aus, so wie du den Fall geschildert hast. Dann könnte man dieses Jahr auch schon mal sofort einfädeln, was bei Gericht sicherlich vor Gericht keinen schlechten Eindruck macht, wenn ihr von euch initiativ das schon angeregt habt. Wie ist denn dein Sohn so? Meinst du, der wäre zugänglich für so eine Aktion? Für Psychologen, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich. Wir haben da bisher auch noch nie so Erfahrungen mit gehabt. Müsste man ihm mal ein bisschen erklären, wie das so geht. Nun, ich habe sowas bisher auch nie gebraucht. Weißt du, ich mache mir insofern nur Sorge, oder würde dieses, was da passiert ist, als Warnschuss auffassen. Das ist jetzt passiert, es ist schlimm und bedauerlich, aber es ist auch noch nicht die Weltkatastrophe. Das heißt, wenn man jetzt die Reißleine zieht, kann man alles wieder in die richtige Schiene, auf die richtige Schiene setzen. Mhm. Pass auf. Wir machen Folgendes. Du legst jetzt auf und dann wirst du von der Magdalena, das ist meine Diplompsychologin, heute Nacht hier im Hintergrund zurückgerufen. Mhm. Die kann dir genau erklären, was und wie dein Sohn, also was dein Sohn machen könnte und wie du das vielleicht organisieren und einfädeln kannst und so weiter. Oh ja, das wäre eine gute Sache, dass ich da irgendwie mal so einen Tipp kriege, was definitiv, ja, weitergeht. Genau. Also damit kann man nichts falsch machen und letztendlich, wenn ihr einen guten Typ findet, den dein Sohn auch respektiert, das ist natürlich immer wichtig, dass der den Psychologen auch akzeptiert, ist das mit Sicherheit ein guter Plan. Ja, das fände ich ja auch, wenn sowas ginge, ja, wenn sowas möglich ist und wenn er auch mitmacht, wirklich. Genau. Ja, das kann man ihm ja vielleicht auch ein bisschen erklären. Wie man ihm das sensibel erklärt, kann dir gleich die Magdalena auch genau erzählen. So, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena zurückgerufen. Ja, prima, dann bedanke ich mich. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir und deinem Sohn und hoffe, dass die Sache, naja, glimpflich, dass er glimpflich davon kommt. Ja, prima. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Dir auch, ne? Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de und hier ist Wolfgang. Wolfgang ist 60. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Wolfgang. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich verfolge die Sendung schon sehr lange und finde, dass es eine sehr interessante Sache ist. Dankeschön. Die ganzen Probleme, die die Leute haben, jetzt komme ich mit meinem auch noch dazu. Ja. Also ich bin 60 Jahre alt, ja, bin geschieden nach 22-jähriger Ehe vor 10 Jahren, habe zwei erwachsene Kinder, 28 und 30. Beide haben gut studiert, haben gut, sind beruflich gut abgesichert. Und ich habe durch einen ehemaligen Arbeitskollegen und dessen Tochter eine junge Ungarin kennengelernt. Die hatten sich im Urlaub kennengelernt und diese Ungarin war jetzt hier in Berlin vor ein paar Wochen. Die ist 25 Jahre alt, angehende Lehrerin, Referendarin. Und das Problem ist, sie spricht leider kein Wort Deutsch, sondern nur Englisch und Französisch. Und Ungarisch kann ich auch nicht. Das ist also eine sehr schwierige Sprache, die sehr schwer zu erlernen ist. Ausgesprochen schwierig, ja. Ja, ja. Und nun ist mein Problem, ich habe mich in dieses Mädel total verliebt. Das Mädel ist 25. Das Mädel ist 25. Holla, und du bist 60. Ich bin 60 geworden, zwar noch sehr agil, aber ich bin leider an Parkinson erkrankt seit 1994. Ja. Bin zwar noch gut beweglich, aber ich hatte erst den Eindruck, dass sie mich nur mag, um jetzt irgendwie hier Fuß zu fassen in Berlin, um mal gewisse Papiere zu erlangen. Ja. Damit sie hier einen Aufenthalt in Berlin bekommen kann. Aber das ist wohl doch nicht der Fall. Also sie scheint mich wirklich zu mögen. Und sie hat jetzt ihren Rückflug nach Budapest verlängert, um mich jetzt noch ein paar Tage zu sehen, was mich an sich sehr gefreut hat. Ja? Wie lange habt ihr denn hier schon näher in Kontakt miteinander? Ungefähr 3 Monate. 3 Monate? Recht jung, der Kontakt, ja. Sprichst du denn ein bisschen Englisch oder Französisch? Ja, ich habe also 25 Jahre bei einer britischen Fluggesellschaft gearbeitet. Ach so, dann kannst du sehr perfekt. Ich kann also recht gut Englisch. Ja. Und Französisch habe ich nur ein Jahr an der Schule gehabt, das geht also auch. Das heißt, ihr könnt euch im Prinzip ganz gut verständigen. Ja, da gibt es keine großen Schwierigkeiten. Wie nah ist es denn? Gibt es auch körperliche Sachen schon? Ja, ich will jetzt nicht sagen leider, aber wie man so ist als Mann, man sagt ja nur gerne nein. Ja, also ihr habt schon miteinander geschlafen? Das war irgendwie Sympathie, ja. Ihr habt miteinander geschlafen schon? Ja. Ja. Und deine anfänglichen Bedenken, dass sie irgendwie versucht, da einen Kontakt aufzubauen, weil es für sie einfacher ist, dann in Berlin Fuß zu fassen, die sind wirklich verflogen? Die sind wirklich verflogen. Also ich bin da auch recht skeptisch gewesen, weil ich hier als Berliner in der Großstadt ja weiß, die polnische Grenze zum Beispiel ist hier eine Stunde entfernt. Und es gibt viele Ausländer, meistens auch Mütter, die alleinerziehend sind, die sich hier jemand suchen, damit sie auf dem Papier jemand haben, damit sie einen Aufenthalt bekommen in Berlin oder in Deutschland. Ja. Also das ist nicht der Fall. Sie mag mich wirklich, glaube ich echt. Ja. Woran machst du das irgendwo ran fest, dass du sagst, nee, das ist wirklich echt und nicht irgendeine Berechnung? Ja, also wir hatten jetzt die ganzen Wochen ja recht starken, strengen Winter, auch hier in Berlin. Und sie hat sich also jedes Mal, wenn sie mich besucht hat, das war ja schon öfter der Fall, dann hat sie sich ins Taxi gesetzt und ist hin zurückgefahren, hat sich ja von mir auch kein Geld geben lassen oder so. Wie gesagt, sie mag mich und dann investiert sie das auch. Das ist ihr egal. Wie ist denn das überhaupt so von den materiellen Gegebenheiten? Bist du ein wohlhabender Mann? Ja, wohlhabend nicht, aber ich komme gut aus. Du kommst gut aus. Wie ist es denn bei ihr? Ist sie eher... Eine Eigentumswohnung hier in Berlin, also... Ja. Und habe durch meine geschiedene Frau noch ein Haus in Spandau. Also mir geht es natürlich gar nicht so schlecht. Und ich bin früher da allerdings, bin 96. Ja, und sie, kommt sie eher aus ärmeren Verhältnissen? Ich komme aus einer recht guten, gut betuchten Familie. Ach so, das heißt, auch finanzielle Sachen spielen da eigentlich auch keine große Rolle. Habt ihr darüber gesprochen? Das ist doch wahrscheinlich dann für ihre Familie auch etwas befremdlich, wenn sie einen Freund hat, der so alt ist wie ihr Opa vielleicht. Ich habe da große Bedenken. Auch meinen Kindern gegenüber habe ich da noch nichts erwähnt groß. Ich habe nur gesagt, ich habe jemanden kennengelernt, aber ich bin darauf nicht eingegangen, weil ich bis jetzt noch zu feige war, mich dazu zu äußern. Mhm. Aber ich muss mich jetzt irgendwann dieser Sache stellen. Ja. Also unterhalten wir uns eigentlich im Prinzip über das Problem, über das Phänomen des Altersunterschiedes in eurer Beziehung. Gar nicht mehr über die Bedenken, dass die Frau irgendwie was von dir will, im Sinne von materiell oder irgendwie Aufenthaltsgenehmigung. Ja, das stimmt nicht. Ich weiß, wie ist das denn mit den Ungarn? Aufenthaltsgenehmigung, brauchen die das überhaupt bei uns? Die brauchen das normalerweise gar nicht. Aber wenn sie jetzt arbeiten würde, hier in Berlin eine Stelle bekommen würde, dann bräuchte sie schon irgendwie gewisse Papiere. Ne? Und was sind denn ihre Pläne? Was will sie denn machen? Sie ist Referendarin, momentan noch an einer Behindertenschule und unterrichtet sprachbehinderte Kinder. Und geht jetzt wieder zurück in ihre Heimat? Ja. Ja, was sind denn dann eure Pläne, wenn sie zurückfliegt? Ja, sie sagt, sie würde sehr gerne mit mir zusammenziehen und würde hier nach Berlin kommen. Weil ich aufgrund meiner Parkinson-Erkrankung nicht die Möglichkeit habe, jetzt groß nach Ungarn zu kommen, auch aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten. Mhm. Ich bin zwar recht sprachgewandt, aber ich möchte sagen, Ungarisch ist so wie Finnisch, das lernt man nicht mehr. Ja? Mhm. Ja. Hätte sie denn eine Chance, für sie ist es aber schwierig, in Berlin Fuß zu fassen, wenn sie kein Deutsch kann. Ja, aber das ist das Problem. Also beruflich nicht, also vom Beruf her wäre das kein Problem, aber durch die Sprache auch alleine, ne? Genau, ganz genau. Ja, da sehe ich die größten Probleme. Ich bin natürlich, muss ich auch sagen, wenn es auch manchmal ein Vorurteil ist, aber ich bin auch immer skeptisch wenn so ganz junge Leute mit doch erheblichen Eltern zusammen sind, ob da nicht irgendwelche andere Motivationen eine Rolle spielen. Ja. Ich finde, das ist auch legitim, dass man sich das streng anguckt. Und ich fahre jetzt gut, wenn ich meine Kinder da nicht weiter groß einweise, sondern erst in dieses nächste Vierteljahr vergehen lasse. Jetzt habe ich kein Wort verstanden. Um zu sehen, wie die Sache weiterläuft, ja. Sag's nochmal, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Ja, ich will jetzt meinen Kindern noch nichts groß davon erzählen, bevor ich nicht weiß, dass die Sache irgendwie fest Hand und Fuß hat. Ja, genau, ganz genau. Wie ist denn das für dich? Du bist ein Mann von 60 Jahren, da ist man nicht mehr so frisch wie mit 20. Müssen wir uns nichts vormachen. Die Haut ist nicht mehr so wie mit 20 oder mit 25. Schämst du dich nicht ein bisschen, wenn du mit ihr im Bett liegst und so eine knackige junge Frau neben dir liegen hast und du bist... Da wird man neidisch. Ja. Es ist schon ein ungewohntes Gefühl, ja. Ja. Aber macht dir nichts aus. Es macht mir an sich nichts aus weiter, ja. Ich frage noch, bitte fass das nicht als Provokation auf. Ich denke es halt so, ich überlege mir das gerade so. Ja, das ist richtig, Überlegst du manchmal, was macht denn diese junge Frau, was findet die denn an mir geil? Ja. Denkst das du das? Frag ich auch. Fragst du dich auch? Ja, das ist genau die Frage, ja. Hm? Ja. Aber du hast keine Antwort darauf. Hat neulich zu mir gesagt, ich wäre ein wunderbarer Mensch, die mit mir könnte sich so toll unterhalten, ich würde so sehr auf sie eingehen und wäre auch so nett und zärtlich zu ihr und so aufmerksam und das gefällt ihr einfach. Also, ja, natürlich, also ich will das ja gar nicht runtersprechen. Aber ich sehe da mehr so die Vater-Tochter-Rolle drin, ja? Ja. Mhm. Aber du bist verliebt. Leider, ja. Voller Kanne. Leider, ja. Ist ja eigentlich toll. Ist ja eigentlich ich sagen, dass ich jetzt Torschlusspanik kriege, weil ich nichts mehr abkriege. Das ist nicht der Fall, im Gegenteil. Aber ein weiteres Argument bei diesem Riesenaltersunterschied. Ist natürlich auch eigentlich so, ja, die unterschiedlichen Interessen. Man ist mit 25 anders drauf und interessiert sich für andere Sachen, für Musik oder für Filme oder was weiß ich, als vielleicht mit 60. Da haben wir die gleichen Interessen fast. Habt ihr? Wir sind beide große Fans von klassischer Musik. Ja, sehr gut. Wir interessieren uns beide für Geschichte und Erdkunde und für Politik. Ist alles zeitlos, also muss man nicht jung oder alt sein. Wir haben immer genug Gesprächsthemen hier. Ja. Und ich bin jemand, der den Kasten normalerweise auslässt, den Fernseher. Ja. Es sei denn, da läuft noch was Interessantes, so wie diese Sendung, das gucke ich mir dann schon mal gerne abends an. Aber ansonsten, irgendwelche Serien oder so, ist nicht mein Fall, auch nicht ihrer. Ja. Was glaubst du denn, wie deine Kinder, sag nochmal, wie alt sind die Kinder? Meine Tochter ist 30 und mein Sohn ist 28. Ja, also im ähnlichen Alter kann man sagen. Das ist die Vorstellung, die ich jetzt habe, ne? Ja, was glaubst du, wie die reagieren? Also ich will nicht sagen, dass sie sauer reagieren würden, aber sie würden zumindest sagen, Papa, überleg dir das gut, was du da machst. Mhm. Weil ich mir natürlich sage, man soll sein Herz sprechen lassen und nicht das Alter. Aber es ist Quatsch, man muss das Alter auch ein bisschen berücksichtigen. Nicht nur ein bisschen, sondern das spielt an sich eine große Rolle. Ne? Ja, man muss beides sehen. Denn natürlich hat die Liebe immer recht, egal wohin sie fällt. Jetzt in so einer euphorischen Phase und dann will ich erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Ne? Genau. Also jetzt fliegt sie erstmal in ihre Heimat. Ja, ja. So, das ist ja schon mal ein ganz guter Punkt, wo man so die ganze Sache beobachten kann, wie die sich weiterentwickelt. Ja, ja. Vielleicht ist das bei ihr ja ganz anders, wenn sie jetzt wieder zurück in Ungarn ist. Ja, ja. Also, wie sind denn eure Pläne? Also, sie fliegt jetzt zurück und... Wie gesagt, 25 Jahre bei einer Fluggesellschaft gearbeitet. Für mich wäre es leichter, dahin zu fliegen für wenig Geld. Ja. Aber aufgrund meiner Gesundheit traue ich mir das nicht mehr so zu. Also, das heißt, du musst darauf warten, bis sie wieder hierher kommt? Ja, ja. Mhm. Wie gesagt, sie würde im Frühjahr wieder kommen zu mir und würde mich wieder besuchen, weil sie jetzt bei den Bekannten wieder wohnen kann auch. Mhm. Vorausgesetzt, dass das bei mir, ich habe hier eine Eigentumswohnung, aber nur zwei Zimmer. Mhm. Aber das spielt ja keine Rolle. Aber wie gesagt, ich will meinen Kindern vorher noch nichts sagen. Ja, genau. Ich würde die Sache jetzt auch mal sich entwickeln lassen. Mhm. Jetzt fliegt sie erstmal weg. Du beobachtest, wie oft sie sich meldet, ob sie sich meldet. Und letztendlich, wenn es die Liebe ist, dann ist es die Liebe und das ist toll und darüber muss man glücklich sein. Ich bin also jemand, der eher die Realitäten liebt. Ja, aber ich mag schon, dass du auch ein vorsichtiger und rationaler Mann bist und auch alles so im Auge hast, dass man dich nicht ausnutzt oder irgendwas. Dass da ich irgendwas kontrolliere steht. Alles erstmal vorher, bevor ich irgendwas mache. Ansonsten ist es natürlich toll, wenn man dann das Glück nochmal so findet. Warum nicht? Ich fühle mich gebauchpinselt. Ja, natürlich, das ist ein großes Kompliment, klar. Mhm. Lieber Wolfgang, also in diesem Sinne würde ich sagen, warten wir es mal ein bisschen ab, du beobachtest die ganze Sache und also moralisch gibt es natürlich keine Einwände dagegen. Ja, ja. Alles Gute wünsche ich. Schöne Grüße nach Berlin. Danke, dass man mir gegeben hat. Sehr gerne. Tschüss. Und hier ist Petra noch. Petra ist 43. Guten Morgen, Petra. Ja, guten Morgen, Domia. Liebe Petra, um was geht's? Es geht um eine Internetliebe. Die du hast? Ja. Wie lange schon? Ja, kennen tun wir uns so 7 Jahre. Wie? Durchs Internet? 7 Jahre durchs Internet? Ja. Und noch keinmal getroffen? Einmal. Ich fasse es nicht. Ja. 7 Jahre? Mhm. Und ihr habt euch einmal getroffen? Ja. Nach wie vielen Jahren habt ihr euch getroffen? Nach 6 Jahren. Ist ja der Hammer. Ja. Und das Schlimme ist, es hat auch auf beiden Seiten angeblich gefunkt. Mhm. Aber der Gute ist auch nicht in Freiheit, der ist im offenen Vollzug. Ach so. Ach so. War der die ganze Zeit im Knast, oder? Nein, seit Anfang letzten Jahres. Und sollte eigentlich dieses Jahr rauskommen, aber leider kommt er doch wohl erst nächstes Jahr raus. Was hat er denn gemacht? Ja, gefahren ohne Führerschein. Mhm. Und wie viel hat er dafür bekommen? 1 Jahr. So viel? Ja. Da muss aber schon noch mehr vorgefallen sein. Das denke ich auch. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das kann ich nicht glauben. Ich hake zwar immer wieder nach und immer wieder nach. Also. Ja, und jetzt hat er noch Verlängerung gekriegt, weil er in den 90er Jahren bei einer Schlägerei mit verwickelt war, wohl auch Polizisten dabei waren. Der junge Mann hat Dreck am Stecken. Genau. Und er sagt ja nicht richtig die Wahrheit. Tja. Ne? So scheint es zu sein. Ja. Als du den da einmal gesehen hast, hat er dir gefallen? Ja, wir haben uns eigentlich volle Pulle ineinander verliebt. So. Das schon vorher, aber das wollten wir nicht wahrhaben. Aber warum habt ihr denn so lange gewartet, bis ihr euch zum ersten Mal getroffen habt? Das ist die Frage. Ja, das ist wirklich die Frage. Wir wollten schon mal vor uns getroffen haben, aber der gute Mann ist nicht erschienen. Er hat kalte Füße bekommen. Oder hat er ein Spielchen mit dir gespielt, dass er irgendwelche anderen Sachen am Laufen hatte? Nein, der hat im Ruhrgebiet da zu der Zeit gelebt. Weißt du, das geht mir nicht in den Kopf, wenn man sich per Chat gut versteht. Ihr habt ja auch telefoniert, vermute ich mal, ne? Ja, ja. So, liegt es doch wirklich so nah, dass man sagt, komm, jetzt Butter bei die Fische, jetzt treffen wir uns aber. Ja, vielleicht hatten wir auch beide Angst vor den Gefühlen, die wir uns vielleicht nicht eingestehen wollten. Ach, das sagt man immer so. Das ist doch das Schönste überhaupt, wenn man sich dann auch sieht. Wohnt ihr denn, oder wohntet ihr damals sogar in der Nähe? Nein, nein. Nein. Über 200 Kilometer entfernt. Ja, 200 geht ja auch noch. Ja. So, jetzt ist er im offenen Vollzug. Ja. Was ist konkret jetzt dein Problem? Was überlegst du? Ja, soll ich noch ein Jahr warten oder soll ich nicht warten? Der soll dir die Wahrheit sagen. Das ist die Bedingung, finde ich. Der soll dir alles rein auf den Tisch legen, was los ist. Ja, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nur anhand der Sache da drin ist. Nee. Also, in diesem Fall, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass man skeptisch sein sollte, Wolfgang und seine Beziehung mit der 25-jährigen Ungarn. Genau. Das musst du auch sein. Du musst aber ganz skeptisch sein. Das bin ich auch. Ja. Durch und durch. Durch und durch. Ja. Dass du da nicht enttäuscht wirst und dass das Ganze nach hinten losgeht. Genau. Das ist die Angst. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sich darauf einlassen würde, dann würde man ja 2 Jahre sozusagen, in Anführungsstrichen, auf den Mann warten. Ja, ja, genau. Also, nachher ist es doch dann, ja, die Müllabfuhr. Und das ist schon, weil es ist schon hart. Bestehe. Obwohl, wir kommen nie voneinander los. Ich meine, wir hatten ja auch schon eine Phase, wo wir ein Jahr lang keinen Kontakt hatten oder so. Ja. Und jetzt auch. Wir chatten so zwischen 1 und 3 Mal in der Woche zusammen. Ja. Oder telefonieren, wenn es geht. Peter, ich sehe gerade, meine Sendezeit ist gleich rum. Leg mal bitte auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Bis gleich. Tschüss. Vielen Dank. Jo, tolle bis gleich. Sendung, Dankeschön. Weiter so. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails heute Nacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder. Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Bis dahin.